Strahl der Sonne, die Wolken dicht durchdringt. Er sieht getrennt uns wieder, von Mauern dicht umringt. Nacht vergeht, ein neuer Morgen ist erwacht. Ich weiß, dass uns bald das Glück lacht. Nacht vergeht und es vergeht, der Regen auch, Sonne wacht. Sonne wacht. Verstummt sind nun die Vögel, Gold verständigt das Dach. In dieser Stunde der Schwermut sing ich für dich sacht. Nacht vergeht, ein neuer Morgen ist erwacht. Ich weiß, dass uns bald das Glück lacht. Nacht vergeht und es vergeht, der Regen auch, Sonne wacht. Sonne wacht. Sonne wacht. Sonne wacht. Sonne wacht, ah, Sonne wacht.